Zunächst ist meine Frage an Sie, mit welchen Erwartungen sind Sie denn heute zu mir gekommen? Also mir geht es ganz konkret um einen Bildungsgutschein. Meine Pläne haben sich jetzt so in Gegend geändert, dass ich gerne so eine Weiterbildung machen möchte zur staatlich anerkannten Erzieherin, da die ja dringend benötigt werden und ich sozusagen mit Erfahrung mit meinen beiden eigenen Kindern gerne einfach in diesem. Sehr geehrte Frau Ministerin, wir haben die Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik wieder und wieder diskutiert. Sie sagen, ich bin unersetzbar. Ich sage, es gibt mich gar nicht mehr. Irgendjemand von uns beiden irrt sich. Ich möchte nicht hinter den Jobcentern verschwinden. Ich will keine Neuausrichtungen, keine Umbenennungen und keine Weiterbildungsmaßnahmen mehr. Ich glaube nicht, dass wir noch zueinander kommen. Ich bitte Sie, geben Sie mir die Möglichkeit, mich mit Würde zu verabschieden und geben Sie meinem Antrag auf Entlassung statt. Mit den besten Grüßen, Ihre Agentur für Arbeit. Ich bin ganz leise, will Sie nicht erschrecken. Sie erst einmal nur beobachten in dieser Sendung von Mareike Mage, die gute Tante Arbeitsamt. Vom Leben einer Institution. Ich werde ihr auf den Fersen bleiben. Sie ist weit über... Jetzt reicht's. Und nicht mehr gut zu Fuß. Was macht sie den ganzen Tag in dem Gebäude da oben? Sie steht auf, nimmt ihren Mantel und geht. Was trieb sie bloß den ganzen Tag? Wenn das jetzt wirklich zu Ende ist, wofür habe ich dann das alles? Für Hans-Walter Schmuhl vielleicht. Eine Art Liebhaber. Hat mehr als 700 Seiten über die Tante geschrieben. Wenn man die Arbeitsverwaltung als eine Person, als ein lebendiges Wesen auffasst. Zugegeben, sie hat ihn auch dafür bezahlt. Dann stellt sich zuerst die Frage, warum dieses Wesen erst so spät zur Welt gekommen ist. Hans-Walter Schmuhl ist Historiker. Es ist das jüngste Geschwisterchen in einer sehr weit verzweigten sozialpolitischen Familie. Denn unter den Zweigen der Sozialversicherung ist es das zuletzt eingeführte. Krankenversicherungsgesetz, Unfallversicherungsgesetz, Invaliditäts- und Alterssicherung. Alles schon unter Bismarck verabschiedet. Von wem sonst? Sowohl die Arbeitsvermittlung als auch die Arbeitslosenversicherung bedeuteten, dass der Staat massiv in die Arbeitsmarktverhältnisse eingriff, dass er die Beziehungen zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern aktiv politisch gestaltete. Und im Kaiserreich, das eine wirtschaftsliberale Politik verfolgte, war dies letztlich politisch nicht durchsetzbar. Ja, man wollte nicht, dass sich der Staat einmischt. Kommt einem bekannt vor, oder? Heute ist die Forderung, dass der Staat sich aus dem Markt raushalten soll, mal wieder am Wog. Arbeitslosigkeit ist das soziale Risiko, was man auf den ersten Blick nicht erkennt. Und von daher ist die Frage, inwieweit Gesellschaft dieses Risiko anerkennt. Wilhelm Adami ist ein alter Freund der Tante. Beim Deutschen Gewerkschaftsbund zuständig für Arbeitsmarktpolitik. Obwohl ihre Füße müde sind, entscheidet sich die Tante, nach Hause zu laufen. Die Sonne scheint. Ich habe ja nichts dabei heute. Sie will mit Peter sprechen. Ihrer längst verstorbenen Jugendliebe Peter. Weißt du, Peter, ich habe den Brief gerade in die Post gegeben. Willst du dir das nicht noch mal überlegen? Nein. Jetzt sollten wir darüber nachdenken, was wir tun, wenn sie mich gehen lassen. Schade. Ich sehe dir gern bei der Arbeit zu. Vielen Dank. Ich mag dich so, wie du bei unserem ersten Treffen ausgesehen hast. Eine wunderschöne Frau. Für die Zeit damals viel zu kurzes Haar, Hosen, Hemd. Ganz das Gegenteil von diesem Kostüm und den Strähnen, die du in letzter Zeit trägst. Naja, aber das weißt du ja. Bei aller Eitelkeit, Peter, so werde ich nie wieder aussehen. Ich bin jetzt eine alte Frau. Ja, und wie sind Sie jetzt auf die Lösung gekommen, als Erzieherin tätig werden zu wollen? Also es ist so, dass ich in der Kita meines Sohnes bis August und jetzt ist es meine Tochter da in der Kita, da bin ich halt ganz oft auch dabei gewesen, habe auch ganz oft ausgeholfen, wenn irgendwie, weil da oft Personalmangel ist und dann sind irgendwelche Leute krank und dann bin ich halt oft auch auf Ausflüge dann mitgegangen mit den Kindern. Ja. Und das war dann so ehrenamtlich ihre Tätigkeit. Also die würden mir da auch was ausstellen, haben sie schon mal gesagt, falls es irgendwie jetzt ein bisschen klemmt, würden sie mir auch so einen Dreizeiler mal ausstellen, wo sozusagen daraus hervorgeht, dass ich da tatsächlich öfter mal eingesprungen bin. Aber das war jetzt wirklich nichts Riesiges, sondern einfach immer, Warum ist es überhaupt so wichtig zu arbeiten? Lukas Zeise weiß es, ist Finanzjournalist. Der Marx spricht vom Stoffwechsel mit der Natur. Also genau das ist, was die Arbeit ist. Also er muss das Natürliche nehmen und er gestaltet sozusagen die ganze Welt, um eben weiterzuleben. Das ist das Arbeiten. Und davon handelt die Ökonomie, wie es verteilt wird, wie es hergestellt wird. Und die Produkte, von denen der Mensch lebt, wie der Mensch sich reproduziert, das macht er in der Arbeit. Peter und die Tante schwelgen in Erinnerung. Die Sonne scheint immer noch. Weißt du noch, wie ich damals vor deiner Tür stand? Mit deinem rußverschmierten Gesicht und deiner kleinen Schwester an der Hand, auf die keiner aufpassen konnte. Wie könnte ich das vergessen? Wegen dir habe ich damals in meine Häuser Duschen einbauen lassen. Wie alt warst du? 17, glaube ich. Dein Vater, der aus dem Ersten Weltkrieg wieder kam und nicht mehr arbeiten konnte. Diese Trauer in seinen Augen. Du, der älteste Sohn. Ich weiß das alles noch sehr genau. Warum willst du dann aufhören? Du hast uns doch geholfen. Die Zeiten haben sich geändert. Das ist eine sehr schwache Ausrede, die die Tante da bringt. Sie ist beleidigt. Natürlich hat sie vielen Arbeitslosen geholfen. Es ist ja auch wichtig für sie, dass sie sich gebraucht fühlt. Dafür hat die Tante ihr Leben lang gearbeitet. Fragen wir mal ihre Vorgesetzte nach einer Tätigkeitsbeschreibung. Frau Ministerin? Mir ist ganz wichtig, dass wir zunächst einmal den Einzelnen, die Einzelne ernst nehmen in ihrem Anliegen und fragen, wo können wir helfen, weil wir davon ausgehen, dass jeder etwas kann und jeder Arbeit sucht. Das trennt dann auch sehr schnell Spreu vom Weizen. Denn die Menschen, die im Prinzip nicht Arbeit suchen, werden durch die Angebote, die kommen, dann auch sehr schnell das Feld gewissermaßen verlassen. Ursula von der Leyen ist Ministerin für Arbeit und Soziales in Deutschland. An die hat die Tante den Brief mit ihrer Kündigung geschrieben. Peter kennt sie noch gar nicht. Irgendwann hat er aufgehört, sich die Vorgesetzten der Tante anzuschauen. Das hat ihn immer nur aufgeregt. Erinnerst du dich an den Abend, als du mich besucht hast und mir unbedingt erzählen wolltest, was du auf der Straße gehört hattest? Ja, ich erinnere mich genau. Jemand hatte gesagt, wenn die Allgemeinheit die bestehende Wirtschaftsordnung gutheißt, dann muss man auch für die Geschädigten eintreten. Das war genau das, worum es dir auch immer ging. Konjunkturschwankungen. Ja, die Konjunkturschwankungen, die sollten die Tante eigentlich davon abhalten, sich zu verabschieden. Weil wenn die Arbeitgeber ihre Produkte nicht mehr vollständig absetzen können. Das heißt, der Kapitalist ist praktisch gezwungen, die Produktion runterzufahren, um sozusagen anzupassen und Sparprogramme einzusetzen. Und dann werden die Arbeiter entlassen. Und wenn das massenhaft passiert, und das ist in einem Konjunkturtief natürlich massenhaft so, dann stehen sie auf der Straße. Also das ist sozusagen das allgemeine Gesetz, wie das immer wieder zyklisch schwankt. Und dann, wenn die Konjunktur sich wieder fängt, dann geht es wieder aufwärts und dann werden die Arbeitslosen von der Straße gesaugt, genommen oder können wieder Jobs finden. Das ist Resultat des Konjunkturzyklus. Und bald wurde mir klar, dass das nicht nur mit den Konjunkturschwankungen zu tun hat, dass man alle Arbeitslosen vermitteln kann. Und das höre ich nicht nur von Peter. Naja, weil der Markt halt eben ganz anders als die an den Universitäten gelehrte ökonomische Theorie im Regelfall nicht restlos geräumt wird. Und das kann man ja am Arbeitsmarkt sehr deutlich sehen. Da bleiben leider immer welche übrig, die dann doch nicht nachgefragt werden. Zeise weiß auch, dass Arbeitslosigkeit zu was gut ist. Dass sie den Preis für die wahre Arbeitskraft senkt. Je mehr Arbeitslose da sind, das ist ja ganz klar. Gebot von Angebot und Nachfrage, ja, dieses Bekannte, führt dazu, dass dann natürlich die Löhne sinken. Und das ist natürlich für viele von großem Interesse, dass die Löhne möglichst niedrig sind. Ich fand halt, dass du die Richtige für den Job warst. Mit den Arbeitern zu kämpfen, für Sicherheit zu sorgen. Ich muss dich ganz schön enttäuscht haben. Sagen wir mal so, über manche deiner Liebhaber könnte man streiten. Du bist einfach zu früh gestorben. Die beiden stehen vor der Tür des kleinen Häuschens, das die Tante allein bewohnt. Nein, nicht ganz allein. Sie hat eine Haushälterin, die Clara heißt, und eine Nichte. Tante! Wieso bist du denn schon da? Unsere Klassenlehrerin ist krank. Mia kommt jede Woche einmal zu Besuch. Ich habe angerufen. Clara hat mich abgeholt. Clara, könnten Sie Mia bitte in ihr Zimmer bringen? Ich will aber nicht schlafen. Ich bin gar nicht müde. Doch, doch. Schlaf schön, Mia. Keine Anzeichen für eigene Kinder. Keine leiblichen, glaube ich. Marcel Orlamünder stellt sich mir als Kind des Arbeitsamtes vor. So. Dann schauen wir uns mal Ihren Lebenslauf an. Hatte ich jetzt schon so einen groben abgeglichen mit dem, was Sie ja auch eingereicht haben. Das sollte dann auch stimmen. Sie waren jetzt zuletzt bis Ende Oktober für, naja, ich sag mal, ein halbes Jahr als Sozialarbeiter tätig. Richtig, ja? Genau. Und das war, wurde durch den Arbeitgeber beendet. Richtig. Haben da besondere Gründe dazu geführt, dass das schon so nach kurzer Zeit beendet war? Der Arbeitgeber hatte versucht, mich über einen medizinischen Dienst der Krankenkassen finanziert zu bekommen als Sozialarbeiter. Aha. Die haben aber dann meinen Abschluss dann nicht dafür anerkannt, sodass da keine Finanzierung stattfinden konnte. Ah. Und dann musste das dann wieder beenden. Verstehe. Und ansonsten waren Sie ja auch schon immer im Bereich Bildung dann eigentlich in der Erwachsenenqualifizierung die Jahre davor. Okay. Weil ich sehe, hier sind ja auch noch weitere berufliche Stationen mit in Ihrem Lebenslauf erfasst. Es wäre nett, wenn Sie dann hier die auch noch mal mit eintragen können, das, was eben noch nicht hier drin steht. Mhm. Ja. Kann ich da selber Eintragung machen? Genau. Was machst du? Ich versuche, mich zu erinnern. Dein Gerede hat mich melancholisch gemacht. Sie hat so einen Ohrensessel, der sich, wenn man die Armlehnen hochhebt, nach hinten wiegt. Das tut sie gerade. Ihre Füße machen kleine Bewegungen, die fast ein bisschen niedlich sind. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man langsam begonnen, sich dem Problem der Arbeitslosigkeit zu widmen, sagt Hans-Walter Schmuhl. In einigen Städten gab es sehr gut ausgebildete kommunale Arbeitsämter. Da haben wir uns kennengelernt. Wo sich eigentlich schon das abbildet, was man später auch im Arbeitsamt hatte. In anderen Regionen war das eben noch relativ unausgebildet. Und die haben nicht miteinander kooperiert. Also im Grunde genommen hat jeder nur von seiner Kirchturmspitze geguckt und so etwas wie einen überörtlichen Arbeitsmarktausgleich hat es überhaupt gar nicht gegeben. Und das war natürlich auch den zeitgenössischen Beobachtern klar, dass man in einem modernen Sozialstaat, wie es die Weimarer Republik war, das anders organisieren musste. Aber wie man das organisieren sollte, das war heftigst umstritten. Und du bist in die Gewerkschaft eingetreten. Aha. Die Jugendliebe unserer Tante war also auch in der Gewerkschaft, wie Herr Adami in Berlin. Für die Gewerkschaften war das damals schon sehr wichtig, eine Arbeitsvermittlung, die sich neutral verhält gegenüber Arbeitgebern und Gewerkschaften. Je nachdem, wie weit die Sanktionen gehen für die Arbeitslosen, hat das unmittelbare Rückwirkungen auf das Beschäftigungssystem. Entweder dass Druck ausgeübt wird, dass sie ungünstigere Bedingungen oder wie in der Weimarer Republik jeden Job annehmen mussten. Und das war gewerkschaftliches Ziel, dann darauf zu drängen, dass auch ein Versicherungssystem aufgebaut wurde. Und das ist dann 26/27 auch gelungen in einer großen Koalition damals, die die Arbeitslosenversicherung dann errichtet hat, die dann zum 1. Oktober 1927 in Kraft getreten ist. Ja, dann habt ihr das durchgesetzt. Nicht zwei Eltern, sondern gleich drei Augenpaare, die darauf achteten, wie die Tante sich entwickelt. Wäre mir zu anstrengend. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Vertreter der Länder, der Kommunen und des Bundes, alle schauten, was sie anzog, wie sie redete und vor allem, wofür sie ihr Geld ausgab. Und eigentlich solltest du ja ganz anders aussehen. Man wollte eigentlich die kommunalen Arbeitsämter bestehen lassen und wollte die Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung aus Beiträgen über diese kommunalen Arbeitsämter laufen lassen. Und die Einziehung der Beiträge wollte man den Krankenkassen übertragen. Und in letzter Minute hat der Reichstagsausschuss für Sozialpolitik zur allgemeinen Überraschung das gekippt, dieses Organisationsstatut, und hat eigentlich ja in freier Improvisation gesagt, das muss anders laufen. Wir bilden eine bürokratische Struktur außerhalb der Staatsverwaltung, wo die Städte und Gemeinden, wo die Länder und letztlich auch das Reich nur indirekt Einfluss haben. Und das, was da ad hoc sehr freihändig in einem Reichstagsausschuss beschlossen worden ist, ist dann ins Gesetz eingegangen und liefert im Grunde genommen die strukturelle Grundlage der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland bis heute. Möchten Sie jetzt Ihren Tee? Ich habe gar nicht gehört, dass Sie wieder heruntergekommen sind. Sie sind eingenickt. Und Sie sehen immer noch müde aus. Haben Sie heute Nacht wieder schlecht geschlafen? Vielleicht, weil ich heute meine Kündigung eingereicht habe. Sorgen Sie sich nicht. Ich habe schon schlimmere Zeiten durchgemacht. Ich lasse Sie noch ein bisschen ruhen. Danke, Clara. Der Tee tut gut. Tantchen ist auf einmal sehr bleich. Sie lehnt sich wieder zurück in ihren Sessel und hält sich die Stirn. Mit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise und steigender Arbeitslosigkeit ist eine ganz zentrale politische Auseinandersetzung entstanden. Und insbesondere SPD und Gewerkschaften sind dafür eingetreten, dass die Beiträge erhöht werden, die damals bis 1930 in einer ähnlichen Höhe waren wie jetzt, bei etwa 3,5%. Und die Zentrumspolitiker, sprich die Vorgänger von CDU/CSU, haben es massiv abgelehnt, überhaupt die Beiträge zu erhöhen, und haben in der Weltwirtschaftskrise die Beiträge massiv gekürzt, was in der Weltwirtschaftskrise dazu geführt hat, dass die enorme Verelendung in Deutschland eingesetzt hat, mit einem sonderbaren Ergebnis, dass man auf der einen Seite den Sozialabbau am Parlament vorbei mit den Notverordnungen von Brüning durchgesetzt hat, an Parlamentsmehrheiten vorbei, nur damit man die Krise zulasten der Arbeitslosen finanzieren konnte. Und damit sind die einfach davongekommen? Und Brüning, das könnte eigentlich auch eine Lehre sein für heutige Zeiten, hat in seiner eigenen Biografie nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben: Wir wussten, dass unsere Politik zu einer Verschärfung der sozialen Probleme in Deutschland führt. Aber wir waren der Auffassung, dass sich Deutschland nach der Weltwirtschaftskrise einen größeren Stück Kuchen am internationalen Handel wird herausschneiden können. Wir wissen zwischenzeitlich, dass da katastrophale Entwicklungen eingetreten sind. Und in dieser Zeit hat dann die Arbeitslosenversicherung eine ganz wichtige Funktion für ein faschistisches System erhalten. Keine schöne Zeit, die jetzt kommt. Ganz und gar nicht. Die schlimmste überhaupt. Erst verliere ich dich wegen irgendeiner dummen Entzündung und dann... Dann kommen die Nazis. Also viele Beamte und Angestellte in der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, wie sie hieß, kamen aus der Gewerkschaftsbewegung oder aus der Sozialdemokratie und mehrere tausend von ihnen sind ersetzt worden. Also auf der Ebene der Arbeitsamtsdirektoren ist so gut wie niemand 1933 im Amt geblieben. Die Nationalsozialisten kamen an die Macht auf dem Höhepunkt der Massenarbeitslosigkeit im Gefolge der Weltwirtschaftskrise mit über 6 Millionen offiziell registrierten Arbeitslosen. Durch die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, die durch öffentliche Investitionen versuchte, die Wirtschaft anzukurbeln, Klammer auf, mit dem Hintergedanken der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, gelang es sehr schnell, diese gewaltige Arbeitslosigkeit abzubauen. Ab Mitte der 1930er Jahre war das Problem der Arbeitsmarktpolitik eigentlich nicht mehr die Verwaltung von Massenarbeitslosigkeit, sondern zunehmend Arbeitskräftemangel, der sich zuerst in einzelnen Branchen einstellte, Ende der 30er Jahre, gerade im Hinblick auf die Kriegsvorbereitungen, eine sehr ernste Dimension angenommen hatte. Wo ist der Cognac? Hat die den schon wieder versteckt? Clara, wo ist der Cognac? Verdammt nochmal! Das wird nicht helfen. Peter, halt den Mund. Verschwinde, lass mich allein. Hast du doch damals auch gemacht. Da ist sie ja. Die Nationalsozialisten haben 4-5 Jahre lang die Reichsanstalt in ihrer bestehenden Form belassen. 1938 ist sie dann in die allgemeine Staatsverwaltung überführt worden. Das heißt, sie wurde Bestandteil des Reichsarbeitsministeriums. Und es ist auch so, dass dann mit den Kriegen zugleich andere Elemente hinzugekommen sind. Die Kriegsgefangenen, die Zwangsarbeiter, die eingesetzt wurden. Alles Prozesse, die über die Arbeitsämter in zentraler Weise gesteuert wurden. Ich weiß, was du sagen willst. Ich sage gar nichts mehr. Nur, wenn du damals früher und besser aufgepasst hättest. Ich meine, diese Wirtschaft war natürlich auf Krieg angelegt. Und um sozusagen die Rendite sollte dann wieder reinkommen, indem man halt Frankreich und die Ukraine sozusagen auspowert. Und das, wie Brecht sagt, was bekam der Soldaten Braut, nicht wahr? Die Cognacflasche fällt auf den Boden und zerbricht. Clara stimmt dabei. Großer Gott, was ist passiert? Die Tante sitzt in ihrem Ledersessel und tut so, als wäre nichts geschehen. Ich wollte wissen, wo sie den Cognac versteckt haben. Aber der stand doch auf dem Servierwagen, wie immer. Ja, ich hab ihn gefunden. Warten Sie, ich wisch das schnell auf. Wollen Sie, dass ich Ihnen eine neue Flasche hole? Nach was riecht es denn hier? Trinkst du schon wieder, Tante? Sei nicht so frech. Komm, Mäuschen, ich mach uns mal ein bisschen Musik. Cool, der Plattenspieler. Darf ich auch mal? Finger weg, der ist alt. Und jetzt sei still. Ich möchte das hören. Das erinnert mich an meine 20er, weißt du? Und ich träum davon mit jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt ein bisschen Lichtstern. Lange, lange Zeit. 25 Jahre etwa hat sie hinter sich, also ist es ein Twen. Sie wird zunächst einmal zerstückelt. Durch die Teilung in unterschiedliche Besatzungszonen werden die bisherigen Strukturen zerschlagen. Man muss sich vorstellen, dass vor Ort 1945 die Arbeitsverwaltung desolat war. Also viele Arbeitsamtsgebäude waren zerstört, einschließlich der Akten. Das Personal war fort oder wurde im Zuge des Entnazifizierungsverfahrens aus den Posten enthoben und war sehr mühsam, eine Arbeitsverwaltung erst einmal wieder aufzubauen als Bürokratie. In der jungen Bundesrepublik hat man natürlich gesehen, dass man schnellstmöglich die Arbeitsverwaltung wiederherstellen musste. Man hat das sehr strukturkonservativ gemacht. Geht's dir wieder besser? Ja, warum? Warum bist du eigentlich nicht verheiratet? Das geht dich nichts an. Aber wer ist denn Peter? Wie kommst du auf den Namen? Wenn du denkst, dass du alleine bist, dann redest du immer mit einem Peter. Den gibt es nicht mehr. Aber Liebes. Weißt du, ich hatte auch so eine ganz schöne Zeit. Warte kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich suche noch diese eine Platte. Richtig rote Wangen bekommt die alte Dame. Ich glaube, die habe ich oben hingelegt. Und dann haben wir so die goldene Periode des Kapitalismus. Und wodurch ist sie gekennzeichnet? Meiner Meinung nach am besten bezeichnet man es als eine Periode des Klassenkompromisses. Also in der sozusagen der Kapitalismus gezähmt aufgetreten ist. Der ist gezähmt worden durch verschiedene Dinge. Also eigentlich eine starke Arbeiterbewegung einerseits, also Widerstand und große, starke Gewerkschaften. Und natürlich auch, und das unterschätzen die meisten Leute leicht durch die Tatsache, dass es in einem Teil der Welt einen Sozialismus gab. Und der auch wirklich auch sozusagen als gefährlich eingeschätzt wurde, sodass man gern zu Zugeständnissen bereit war. In Westdeutschland ist das dann besonders augenfällig, wo dann sozusagen doch große Zugeständnisse im sozialen Bereich gegenüber den einfachen Leuten gemacht worden sind. Also kurz und gut, ein System, in dem die relativ Armen in der Gesellschaft relativ gut abgeschnitten haben. Trotz Frieden in der Geschichte, Krise im Hause der Tante. Meine Mutti hat zu mir gesagt. Mia? Ja? Mia hat einfach eine Platte auf den alten, wertvollen Plattenspieler der Tante gelegt. Du solltest den Plattenspieler in Ruhe lassen. Aber ich dachte... Clara, bitte holen Sie mir jetzt doch noch ein Gläschen Cognac. Aha, da sind sie, die problematischen Seiten unserer guten alten Tante. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind eigentlich fast meine Lieblingsgespräche, weil ich finde, gerade bei solchen Konfliktgesprächen wird man selber sehr, also werde ich ganz stark gefordert, in dem, wie löse ich jetzt dieses Gespräch, wie können wir es so gestalten, dass es immer sachlich bleibt und am Ende trotzdem auch eine gute Lösung für den Kunden dabei herauskommt. Und da bin ich in jedem Fall, gerade wenn es auch ein Gespräch ist, wo der Kunde vielleicht, ja, man merkt halt einfach, dass vielleicht da jetzt keine große Sympathie zwischen uns beiden herrscht, bin ich da natürlich sehr aufgeregt. In der Regel werde ich da aber dann eher noch ruhiger, um halt die Aufgeregtheit dann auch einfach nicht zu zeigen. So, so. Konfliktgespräche sind also ihre Stärke. Also das ist eben genau das Problem. Also grundsätzlich ist, was ich grundsätzlich sehe, ist ja die Schwierigkeit, dass das, was von der Politik gewollt ist, dass es eben und der Bedarf ja auch da ist, dass mehr Erzieher einfach notwendig sind. Leider trifft das nicht ganz so auf die Praxis zu. Haben Sie ja auch selber dann jetzt schon festgestellt, ja, richtig, dass ja, wenn man das Interesse hat und entsprechende Kompetenzen mitbringt, das gar nicht so einfach ist, daran zu kommen, ja. Die Agentur für Arbeit kann ja grundsätzlich berufliche Weiterbildung auch unterstützen. Mhm. Ja, ich habe jetzt mal mit Kollegen gesprochen, die in dem Bereich auch das Klientel sozusagen betreuen, die Erzieher sind und Erzieher werden wollen. Yeah. Und die Schwierigkeit im Moment ist einfach, dass bei den Kursen, die auf diese Nichtschülerprüfung vorbereiten, ist das alles zumindest aus den Erfahrungsberichten, was sich über die Ausgabe des Bildungsgutscheins dann erfolgt ist, dass bis zu 90% der Teilnehmer immer durchgefallen sind. Also die Durchfallquote dann am Ende, wenn sie dann ist die dann Praxis sehr, sehr hoch. Richtig, ja. Na Mia, was habt ihr auf? Geschichte. Ich soll schreiben, wer der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Weißt du das nicht? Nein. Konrad Adenauer. Und danach? Wer kam danach? Danach kamen ruhige Zeiten. Und am Beginn der 60er Jahre war das erreicht, was man Vollbeschäftigung nennt. Also die Zahl und die Quote der Arbeitssuchenden war so gering, dass sie eigentlich gar nicht mehr ins Gewicht fiel. Und man sagt, wir müssten die Arbeitsverwaltung umgestalten in Richtung auf ein Instrumentarium zur Feinsteuerung des Arbeitsmarktausgleiches. Dass wir also die Arbeitskräfte bestmöglich qualifizieren oder nachqualifizieren und sie möglichst günstig für die Gesamtwirtschaft und für die einzelne Biografie an den passgenau an den Arbeitsplatz bringen. Und beim Umbau der Arbeitsmarktpolitik, der dann zum Abschluss kam mit dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969, war dieser Gedanke ganz leitend. Die Politik hat die Möglichkeiten und Mittel, sowohl das Wirtschaftswachstum zu steuern, als auch die Währung stabil zu halten, als auch den Arbeitsmarkt auf dem Niveau der Vollbeschäftigung zu halten. Aus heutiger Sicht ein geradezu naiver Zukunftsoptimismus und auch so ein Machbarkeitswahn, was Politik mit politischen Mitteln in Wirtschaft und Gesellschaft erreichen könnte. Tante, du hast schlechte Laune, weil du nicht mehr zur Arbeit willst. Stimmt's? Jetzt ziehen sich aber tiefe Furchen durch Tantchens Stirn. Woher weißt du das? Weil du das jede Woche sagst. Sag ich das? Jede Woche. Ich finde, du wirkst noch gar nicht so alt. Siehst du? Papa sagt, du bist schon sehr alt. Aber so siehst du gar nicht aus. Reizender Bruder. Sie haben auch die Möglichkeit, bei Arbeitgebern bis zu 6 Wochen im Prinzip zur Probe zu arbeiten. Mhm. Das bedeutet, es kann ja sein, dass, weil ja viele Arbeitgeber oft auch aufgrund Lebensalter dann eher, ich sag mal, gehemmter sind. Und daher haben sie eben die Möglichkeit, auch neben dem Bezug von Arbeitslosengeld bei Arbeitgebern in Anführungszeichen zur Probe zu arbeiten. Mhm. Ein paar Tage oder eben man kann es bis zu 6 Wochen ausreizen. Dann sind die Chancen auch aufgrund, weil sie eben aufgrund des Lebensalters dann schon höher. Weil eben der Gesetzgeber weiß, dass es eben mit fortgeschrittenem Lebensalter auch zunehmend schwerer wird auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Ja. Kann wirkt sich das dann. Ich bin ganz schön alt vor gerade. Nein, das will ich damit nicht sagen. Ich hab's verstanden. Heute in der Schule sollten wir sagen, was wir mal werden wollen. Das ist doch ganz einfach. Überleg dir, wo deine Stärken liegen. Was ist mit Friseuren? Ich würde gern Friseurin werden. Du hast Neurodermitis. Meinst du, es ist gut, wenn du das ganze Leben mit diesen Giften in Berührung kommst? Irgendwas erinnert sie an eine falsche Entscheidung, die sie selbst einmal getroffen hat in den 70er Jahren. Sie hat eine Ausbildung als Köchin für Haute Cuisine, aber es kommt dann letztlich darauf an, sozusagen eine Massenküche, Suppenküche zu managen. Und das führt halt dazu, dass etwa die Fortbildung und Umschulung eigentlich ein Instrument, das gedacht war für Arbeitnehmer in Lohn und Brot, die aber ihre Qualifikation verbessern und ihre Situation am Arbeitsmarkt steigern wollten, wird umfunktioniert in ein Instrument für Arbeitslose, die dann in eine Warteschleife geschickt werden und so lange aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden, um es mal salopp zu sagen. Ähnliches gilt für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die eigentlich als kurzfristige Überbrückung von Perioden von Arbeitslosigkeit gedacht sind, aber zu einem dauerhaften Instrument werden, um strukturelle Arbeitslosigkeit möglichst einzudämmen. Das ist aber eigentlich nicht das, wofür es gedacht gewesen ist. Massenarbeitslosigkeit wurde wieder aktuell und die gute Tante Arbeitsamt war nicht richtig darauf vorbereitet. Nein, bedauere. Wir haben keine Stelle mehr frei. Nichts. Tut mir leid, junger Mann. 20, 30 Jahre lang wurde Geld im Bereich der Arbeitsförderung relativ im Blindflug, kann man sagen, ausgegeben. Rufen Sie doch nächsten Monat noch einmal an, Fräulein. Alexander Wilhelm von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Er ist jung, dynamisch und hat ein schönes schwarzes Hemd an. Ich wusste nicht, dass man zu schwarzen Hemden auch schwarze Krawatten tragen kann. Sieht gut aus. Das heißt, man hat einfach Geld auf die Probleme geworfen und hat auch massenhaft Menschen in öffentlich geförderte Beschäftigung, also die sogenannten, die jetzt schon legendären ABM, gestopft. Man hat viele Menschen in Umschulungsmaßnahmen gesteckt, aber man hat das gar nicht systematisch beobachtet oder auch evaluiert hinterher, um wirklich sehen zu können, was zahlt sich aus und was nicht. Mann, da hängt man rum und weiß nicht, was man tun soll den ganzen Tag. Aber man muss doch was tun, sonst dreht man durch. Es setzt ein sehr schmerzhafter Lernprozess ein in den 70er Jahren, weil man zunächst natürlich davon ausgeht, das sei ein scharfer, aber vorübergehender Einbruch und muss dann erst lernen, dass die konjunkturelle Wellenbewegung weitergeht. Und bis man das gelernt hatte in der Politik, das hat über 10 Jahre gedauert. Und bis man dann zu einer Strukturreform eines so großen Gebildes wie der Bundesanstalt für Arbeit gekommen ist, das ist ja ein Tanker, der sich ganz langsam nur bewegt, hat eben sehr lange gedauert. Und dann haben sie angefangen, an mir herumzuzerren und zu ziehen und zu reformieren. Den Beton in Nürnberg wollte man brechen. Was? Ach, nichts. Ich mache mir Sorgen um dich. Mia, du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen. Da draußen trägt dir niemand deinen Hintern hinterher. Aber man könnte sich natürlich auch noch mal vorstellen, was ist denn eigentlich das herausstechende Charakteristikum einer Familie? Der Politikwissenschaftler Volker Eick streicht sich durch sein kurzes, blondes Haar. Als ich ihm von der Tante und von ihrer Familie erzähle, stellt er sein Wasserglas ab und runzelt die Stirn. Und wenn man mal im Jugendamt anruft und fragt, dann würde man sagen, ist nicht eine Familie eigentlich der Hort von exorbitanten Konflikten, Unterordnungsprozessen, patriarchalen Strukturen? Und wenn man so einen Familienbegriff benutzt, dann hat man natürlich eine ganz andere Tante, die im männlich dominierten Volksmund dann Schwiegermutter heißen würde. Und da sind ja auch jede Menge widerwärtigster Zuschreibungen mit so einem Begriff verbunden. Aber das würde dann, in so einem Bild würde es dann wahrscheinlich auch passen. Mia, weißt du, es ist so, wenn ich jetzt wirklich aufhöre zu arbeiten, dann weiß ich nicht, wer sich später um dich kümmert. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich diesen Reformern damals engere Grenzen gesetzt hätte. Aber ich konnte nicht. 79 Frau Thatcher wird die Premierministerin in Großbritannien und 81 Reagan Präsident in den USA. Und die haben ein ganz anderes Programm. Und das Programm lautet, auf dem direktestmöglichen Wege die Profitrate der jeweils heimischen Kapitalisten zu erhöhen. Und daran gehen sie sofort und zerschlagen die Gewerkschaften oder schwächen sie. Tja, das ist dann die Periode, die wir uns angewöhnt haben, als Neoliberalismus zu bezeichnen. Es klingelt. An der Tür steht Mias Vater, Papa. Jünger als die Tante. Du kommst wie gerufen. Schneidig. Rosa Hemd, Milchkaffee, braune Schuhe. Hallo, mein Schatz. Du siehst mitgenommen aus. Was war los? Die Tante wirft ihrem Bruder einen eisigen Blick zu. Sie war unartig. Ich habe den Plattenspieler ausprobiert. Obwohl ich's verboten habe. Ich habe Hunger. Sie hat mir nichts gegeben. Spinnst du jetzt völlig? Erkläre du deiner Tochter bitte mal, was du den ganzen Tag so machst. Also zu diesem Begriff des Neoliberalismus nochmal zurückzukommen. Wenn man sagt, man will möglichst die Profitrate erhöhen, dann muss man zweierlei machen. Man muss einerseits die Löhne senken, das ist das eine. Man muss andererseits aber auch die Kosten, anderen Kosten senken. Was sind das für Kosten? Es sind die Lohnnebenkosten, so heißt das, ja, Lohnnebenkosten. Und das war die Riesenkampagne, die ganzen 90er Jahre hindurch mussten die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Und ein ganz großer Teil dieser Lohnnebenkosten sind diese Abgaben, die die Arbeitgeber ja für das Arbeitsamt zahlen mussten, für die Arbeitslosenversicherung, natürlich auch für die Rente und alles Mögliche. Bitte nicht schon wieder. Warum nicht schon wieder? Weil wir das jedes Mal diskutieren. Immer wenn wir uns öffentlich treffen, bist du zuckersüß und findest alles fantastisch, was ich mache. Aber wenn wir uns privat sehen, moserst du nur rum. Ja, ich will das ausdiskutieren, weil ich finde, dass es noch nicht ausdiskutiert ist. Warum seid ihr euch so böse? Nur weil ich den Platten... Mia, hau ab! Weißt du, was mit deiner Tochter passieren wird, wenn sie bei einem Gangster wie dir aufwächst? Ich sehe nicht ein, warum ich mich hier von dir beleidigen lassen muss. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts hat es eine ganze Reihe von bahnbrechenden Gesetzen gegeben, die dann schon unter dem Schlagwort standen, aktivierende Arbeitsmarktpolitik. Und das hat sich im letzten Jahrzehnt fortgesetzt und hat dazu geführt, dass die Arbeitsverwaltung in Deutschland einen Modernisierungsprozess durchlaufen hat, der sie jetzt in die erste Reihe international gebracht hat. Ja, schönere Kleider, neuer Haarschnitt, alles prima. War aber nicht das, was ich wollte. Hast du getrunken? Ja, ich habe getrunken. Vor Wut bekommt die gute Tante rote Flecken im Gesicht. Weil mir niemand einen Kakao gemacht hat, als ich klein war, trinke ich jetzt Cognac. Das entspricht doch deiner Logik, oder? Entweder es liegt an den starken Gefühlen oder am Cognac, dass sie da gerade alles durcheinander wirft, was ihr nicht passt. Angestautes von früher, Familiengeschichten und aktuelle Probleme. Dabei waren die Schwierigkeiten sehr konkret. Wir hatten unterschiedliche Probleme. Einerseits, Deutschland hatte die Finanzierung der deutschen Einigung noch nicht verkraftet. Die D-Mark war beim Übergang in den Euro vollkommen überbewertet, Beide Faktoren haben zusammen letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verschlechtert. Wir hatten demografisch bedingt, dass mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt geströmt sind. Und wir hatten konjunkturelle Krise, was dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit auf einen Nachkriegsrekord gestiegen ist. Und dann kam ein Zufall hinzu, dass wir einen sogenannten Vermittlungsskandal in der Bundesagentur für Arbeit hatten. Unter dem Motto, sind Vermittlungszahlen sauber statistisch erfasst? Mit dem Vermittlungsskandal ging es los. Da wurde berichtet und diskutiert und darüber spekuliert, wie man eine Vermittlung abrechnet, was man als eine Vermittlung bezeichnet. Aber es war doch klar, dass die alten Methoden, mit denen ich jahrelang gearbeitet hatte, nicht mehr zeitgemäß waren. Und dann hat man den bekannten und VW-Freund von Schröder, der wusste, wie man mit den Gewerkschaften verhandeln muss, den Peter Hartz, auf den ich mich nur eingelassen habe, weil er hieß wie mein Peter damals. Das wusstet ihr. Du wusstest das. Und dann ging es los. Mir ist diese Diskussion zuwider. Wach endlich auf. Diese Umstrukturierung und das ganze Gefasel vom Ende des Sozialstaats, vom Raubzug auf Kosten der Armen. Von der anderen Seite her haben das Unternehmerlager die Situation dieses sogenannten Vermittlungsskandals dann auch genutzt und gesagt, genau was wir brauchen, ist eine größere Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, weil nur so werden wir international konkurrenzfähig sein. Und mit dieser Argumentationsfigur und der sich damals als modern dünkenden SPD ist es ihnen dann auch gelungen, das so durchzusetzen, wie wir damit heute leben müssen. Du warst doch immer die realistische von uns beiden. Guck dir die Zahlen an. Wir haben einen Erwerbstätigenrekord. Dir ist wohl nicht klar, dass wir so ein System schon mal hatten, oder? Tantje nimmt ein großes, dickes Buch und wirft es ihrem Bruder vor die Füße. Da, lies! Es ist das Buch von Herrn Schmuhl. Und im Dritten Reich sind die beiden unteren Versorgungssysteme schon mal zusammengezogen gewesen, was kaum jemand weiß. Nach dem Krieg ist das wieder geändert worden, hatte man eben Arbeitslosenunterstützung, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Was passiert ist im Zuge der Hartz-Reform, ist, dass die beiden unteren Unterstützungssysteme zusammengelegt worden sind, was von der Sache her vollkommen sinnvoll ist. Das hat einerseits zur Folge, dass aufgrund der Aussteuerungsmechanik man schneller in Hartz IV reinrutscht, auf der anderen Seite die negative Diskriminierung der Sozialhilfeempfänger ist weitgehend aufgehoben dadurch. Danke dir, mein kleiner, flinker, flexibler Bruder. Es ist total schön, wie du mir da unter die Arme greifst. Du musst zwar auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, aber wenigstens nicht mehr unterschiedlichen Herren dienen. Das Schicksal der Arbeitslosigkeit wurde nicht von Bismarck als ein gesellschaftspolitisches Problem gesehen, sondern als ein Problem der Individuen. Und die Gewerkschaften haben sich sehr stark gemacht für eine zentralstaatliche Arbeitslosenversicherung, genauso wie die Kommunen, weil die Kommunen gemerkt haben, sie sind damit überfordert. Vor dem Ersten Weltkrieg war das schon das Ergebnis gewesen. Und heute haben wir eine sonderbare politische Diskussion, dass wir mit den Hartz-Gesetzen zurückkehren über weite Strecken zu einer unübersichtlichen, nach regionalen Besonderheiten gegliederten Betreuungssituation, die keine Gleichstellung mehr der Arbeitslosen sicherstellt, und wo Kirchturmspolitik eher wieder an Gewicht gewinnt. Aber das macht es doch alles viel einfacher. Ja klar, alles ist viel einfacher geworden. Für euch, weil ihr einfach verdeckt irgendwelche Beträge hin und her schieben könnt. Ich glaube, die Betroffenen würden das anders beurteilen. Soll ich mal einen anrufen? Erspar mir das. Nein, das bleibt dir nicht erspart. Denn eins kann ich sicher sagen. Kaum jemand versteht, wie die verschiedenen Institutionen arbeiten und für wen sie zuständig sind und wer sie verwaltet. Volker Eick seufzt, fast verzweifelt und holt tief Luft. Und die Hoffnung, die man sich damals zum Beispiel gemacht hat, dass man immer nur noch eine Anlaufstelle haben soll. Und dann im Grunde genommen müsste man noch als drittes System hinzunehmen, nicht arbeitsfähig und erwerbslos. Das gibt es nämlich auch noch. Und jetzt gibt es ja aber Phasen, in denen sie erwerbsfähig sein könnten und auch nicht. Dann haben sie sogar möglicherweise drei Anlaufstellen. Also da wird sich auch viel in die Tasche gelogen. Auf der anderen Seite sind die Taschen der Jobcenter und Arbeitsagenturen auch sehr groß. Da kann man auch viel reinlügen. Frau Ministerin? Naja, wir haben im Prinzip nicht eine Trennung herbeigeführt, sondern es gibt zwei verschiedene Strukturformen. Das eine ist, dass bei den Langzeitarbeitslosen die Verantwortung in den Kommunen alleine liegt. Und wir haben die sogenannten als Gegenstück gemeinsamen Einrichtungen Bundesagentur für Arbeit und Kommune zusammen. Die meisten Menschen wissen ja noch nicht einmal, dass sie sich in zwei unterschiedlich verwalteten Systemen bewegen. Ich kenne ziemlich viele, die für eine Zusammenlegung plädieren, mit dem Argument, das Ganze wieder transparenter zu gestalten. Ach, weißt du was? Trink doch noch einen Cognac. Komm, hier, ich schenk dir noch einen ein. Aber genau das sind die Kommunikationsprobleme. Soziale Marktwirtschaft ist keine Einbahnstraße. Im Grunde genommen ist das Konzept aufgegangen, wobei es halt so ist, aus der Sicht der Arbeitslosen ist das Motto fordern und fördern. Das mit dem Fordern hat gleich ziemlich gut geklappt. Das mit dem Fördern hat sehr zu wünschen übrig gelassen. Wann solltet ihr das Wort sozial ein für alle Mal verbieten? Kennst du überhaupt deinen eigenen Sanktionskatalog? Brüderchen legt den Kopf schief. Er kennt ihn offensichtlich nicht. Volker Eick, den ich bitte, es mir zu erklären, schaut mich an. Er hat sich mit Non-Profit-Organisationen, mit 1-Euro-Jobs und Aufstockern beschäftigt. Das heißt, er weiß, wovon er spricht. Man merkt, dass es in ihm brodelt. Ich komme zu spät zu einem Termin. Ich habe einen Termin verabsäumt. Ich habe mich zu spät krank gemeldet, wenn ich zu einem Termin nicht kommen kann. Oder ich lehne eine Maßnahme ab. Wären wir jetzt hier nicht im Radio, würde ich sagen, die Arbeitsagenturen und Jobcenter behandeln ihre Klientel wie Dreck. Und mein Eindruck ist, das weiß man aus qualitativen Untersuchungen, die es gegeben hat, dass sie das zum Teil machen, weil ihnen das auch gut gefällt und ihnen Spaß macht. Aber was man nicht unterschätzen darf, auch das sind lohnabhängig Beschäftigte, die unter einem exorbitanten Druck stehen. Und diesen Druck haben sie in der Anfangsphase zumindest dann auch auf die sogenannte Klientel der Langzeiterwerbslosen weitergegeben. Und auch das ist ein Element des Teile und Herrsche. Je mehr sich die abhängig Beschäftigten und Erwerbslosen auseinanderdividieren lassen, desto leichter ist es natürlich auch, ihnen ihre Rechte zu nehmen. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber die Folgen sind eben sehr konkret. Das führt doch wieder mal zu nichts. Weil du mir nicht zuhörst. Weil du überhaupt nicht reden willst. Weil man mit dir nicht reden kann. Du steigst da mit deinen Caritas-Verbänden ins Bett. Riecht immer bestimmt super sauber. Von der Krankenschwester Helferin bezogen. Du bildest die Leute nicht aus. Du parkst sie. Ich würde mich sehr freuen, wenn du irgendwann einmal anerkennen würdest, was wir da tun. Dann ist das vielleicht anknüpfungsfähig an das, was ich in meiner Forschung zusammen mit Kolleginnen und Kollegen rausgefunden habe, dass sich nämlich die Beschäftigten in den dann entstandenen Arbeitsagenturen und Jobcentern zusammen mit den freien Trägern, also diesen Drittsektororganisationen, zusammen mit den Beschäftigten in der Senatsverwaltung, die betrachten sich alle und nennen sich auch Arbeitsmarktfamilie. Wenn Sie so wollen, ist dann die Arbeitsagentur mit ihrem Sitz in Nürnberg ist tatsächlich die große alte Tante, die das alles übersieht. Und gleichzeitig haben sie aber auf der lokalen Ebene das, was man Bedeutungsgewinn der freien Träger und auch der Arbeitsagenturen und Jobcenter vor Ort nennen kann, dass nämlich die Enkel, wenn sie so wollen, oder Nichten und Neffen da miteinander im Sandkasten sitzen und Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik spielen und ab und zu mal hochgucken und sagen, Tante, darf ich das? Vergiss es. Ich gehe jetzt. Und wenn du dich wieder beruhigt hast, dann überlege dir mal, was man hier alles für dich getan hat. Ja, geh nur, geh. Und grüß mir das Kind. Vor der Tür startet ein Mercedes und entfernt sich. Unsere Tante ist allein. Sie nippt an ihrem Cognac und setzt ihr Gespräch mit Peter fort. Ach, Peterchen. Das ist immer so. Und es wird immer so weitergehen. Und du bist wirklich nicht eifersüchtig auf ihn? Um Gottes Willen, nein. Die Strähnen sind also gar nicht von dir. Nein, die hat man mir verpasst. Ein ganz neues, wie nennt man das heute? Outfit. Darauf war Herr Willem ganz stolz. Auf dieses neue Outfit. Wir nennen das die Steuerung nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit, die man dadurch aufgebaut hat. Also das ist wirklich auch wie bei einem größeren Unternehmen ein Kennzahlensystem, auch mit Steuerungselementen, wo man dann wirklich auch sehen kann, in welche Richtung entwickelt sich die Bundesagentur. Ja, das ist im Grunde genommen eine Wortkosmetik. Das Wort Anstalt hat einen ganz, ganz schlechten Ruf. Und wo es überhaupt noch existiert in der deutschen Sprache, tut man alles, um es loszuwerden. Badeanstalt, Rundfunkanstalt. Nicht so schlechte Einrichtungen, oder? Es ging denen ja nicht nur darum, mir einen neuen Namen zu geben. Sie ist ein ganz moderner Dienstleister geworden. Sie ist nicht wegzudenken. Ich glaube, sie ist existenziell und zentral für einen atmenden Arbeitsmarkt, nämlich ein Arbeitsmarkt, der ganz schnell vermittelt zwischen den Unternehmen, die Beschäftigte und Qualifikationen suchen, und den Menschen, die Arbeit suchen. Aber die Bundesagentur für Arbeit macht heute auch schon mehr. Sie geht ganz tief in die Analyse rein, welche Berufe und Qualifikationen brauchen wir, auch in Zukunft. Also lass uns Arbeitssuchende genau in diesen Feldern auch weiterbilden. Nicht einfach nur breit, sondern ganz gezielt. Clara, das Hausmädchen, ruft zum Essen. Vielen Dank, ich komme. Die gute Tante Arbeitsamt steht auf, greift nach einem Stock. Sie sprechen doch alle sehr gut über dich, Liebes. Was, sag mir bitte, plagt dich noch? Dass ich mit offenen Augen durch mein eigenes Leben gegangen bin, Peter. Und ich sehe, es könnte sehr gut sein, dass das hier nicht gut ausgeht. Ich bin ja Politikwissenschaftler und nicht Prophet. Aber mein Eindruck ist, dass das, was ich jetzt mal ganz vorsichtig Finanz- und Wirtschaftskrise im Euroraum nennen will, in absehbarer Zeit auch in der Bundesrepublik ankommen wird. Jedenfalls, die Stellschrauben liegen nicht zuletzt auch im Bundestag und bei der neuen Bundesregierung, wie darauf reagiert wird. Und auf die Arbeitsämter oder beziehungsweise Arbeitsagenturen, auf die wird exorbitant viel Arbeit zukommen. Und das, was sie an Geld in dem letzten Wirtschaftsaufschwung akkumuliert hatten und an Geld nicht verbraucht hatten, ist anderweitig umgeschichtet worden in andere Haushalte, sodass wir in eine sehr, sehr spannende Situation kommen. Ach, für heute reicht's. Na, jetzt schlaf erst mal. Ich versuch's. Gute Nacht, Peter. Und damit wären wir auch am Ende, außer Sie haben gerne noch Fragen. Nee, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht natürlich, weil ich jetzt gehofft habe, das auf diesem Weg irgendwie hinzukriegen. Aber wenn natürlich die Aussichten da so mau sind, dann ist es natürlich dann für mich auch keine wirkliche Option. Richtig, und deswegen soll eben auch das Seminar nochmal helfen, tatsächlich ja auch vielleicht jetzt schon trotzdem den Plan B irgendwie zu erarbeiten. Ja, den habe ich sehr gerne, so einen Plan B. Ja. Genau. Das war jetzt eigentlich mein Plan B, also der ist ja jetzt weggefallen. Achso, oder dann den Plan C quasi. C ja. Und D kommen sozusagen. Und dann drücke ich Ihnen fest die Daumen, ja, dass sich schnell was Gutes ergibt. Ja. Mal schauen. Am nächsten Tag steht sie vor dem Gebäude, in dem ihr Büro liegt. Drinnen klingelt das Telefon. Ihre Sekretärin nimmt ab. Frau von der Leyen ist dran. Hat sie den Brief mit der Anfrage der Tante erhalten? Die halte ich für völlig absurd. Ein so hochmodernes Unternehmen, dass eine solche zentrale Position auch für gerade für die Industrie und für die Betriebe und Unternehmen im Augenblick hat. Ich will sie nicht missen. Tantchen steht in der Tür. Die zögert noch einen Moment. Dann dreht sie sich auf dem Absatz um und geht. Gute Tante Arbeitsamt. Vom Leben einer Institution. Feature von Mareike Mage. Mit Irm Herrmann, Klaus Manchen, Aljoscha Stadelmann, Susanna Fernandes-Genebra, Rainer Frank und Greta Gerstenberg. Technische Realisation Kai Schlickelmann und Elke Steinort. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2013.